Seit Jahresbeginn ist fast ein Zehntel der gesetzlichen Kassen vom Markt verschwunden. Ihre Zahl ist inzwischen auf knapp unter 200 geschrumpft. Beim GKV-Spitzenverband der Dachorganisation der gesetzlichen Krankenkassen bestätigt man die Aussagen Heckens. Verbandssprecher Florian Lanz sieht jedoch keinerlei Grund, Entwarnung zu geben. Vielmehr seien auf längere Sicht quasi alle Kassen zwangsläufig darauf angewiesen, Zusatzbeiträge zu erheben. Denn laut Gesetz wird der kasseneinheitliche Beitragssatz erst wieder angehoben, wenn die Ausgaben aller Krankenkassen nur noch zu 95% gedeckt sind, erläutert Lanz. Das heißt, das Gesetz sieht vor, dass über 8 Milliarden Euro pro Jahr über Zusatzbeiträge aufgebracht werden müssen. Wir gehen davon aus, so ist es in der Gesundheitsreform angelegt, dass es im Laufe des Jahres mehr Kassen werden und im Laufe der nächsten Jahre sollen perspektivisch nach Plänen des Gesetzgebers mehr oder weniger alle Krankenkassen Zusatzbeiträge erheben. Seit Jahresbeginn legen nicht mehr die einzelnen Krankenkassen ihren jeweiligen Beitragssatz fest. Dieser wird jetzt von der Politik für alle Kassen einheitlich bestimmt. Der Satz beträgt seit dem 1. Januar 15,5% und sinkt im Rahmen der konjunkturstützenden Maßnahmen der Bundesregierung zum 1. Juli auf 14,9%. Die Kassenbeiträge fließen in den Gesundheitsfonds, von wo sie nach bestimmten Kriterien an die einzelnen Krankenkassen verteilt werden. Kommt eine Kasse nicht mit diesen Geldern aus, muss sie einen Zusatzbeitrag erheben oder Einsparungen vornehmen. Der Zusatzbeitrag ist auf maximal 1% des Bruttoeinkommens eines Mitglieds begrenzt. Erwirtschaftet eine Krankenkasse hingegen Überschüsse, kann sie ihren Kunden einen Bonus auszahlen. Ergänzt durch Steuermittel hat der Gesundheitsfonds in diesem Jahr knapp 168 Milliarden Euro zur Verfügung. Im nächsten Jahr wird der Steueranteil um weitere 1,5 Milliarden Euro steigen. Gleichwohl befürchtet auch die Gemünderersatzkasse, kurz GEK, dass es schon sehr bald sehr eng wird. Die Einnahmen würden konjunkturbedingt deutlich sinken, während die Ausgaben zumindest moderat steigen würden, erwartet GEK-Sprecher Kai Behrens. Auch der fünftgrößte bundesweite Anbieter fahre von Quartal zu Quartal sozusagen auf Sicht, klagt Behrens. Das Globalbudget Gesundheitsfonds engt aus unserer Sicht den unternehmerischen Spielraum ein. Und wir müssen uns ernsthaft überlegen, ob wir nicht zum kassenindividuellen Beitragssatz zurückkehren. Ein Wunsch, den die allermeisten Kassen wohl hegen, der freilich nicht in Erfüllung gehen wird, ist doch der einheitliche Beitragssatz ergänzt um das Instrument Zusatzbeitrag, der Kern des schwarz-roten Gesundheitsfonds.